und fahren gerne mal in Urlaub. Wo fahren wir da hin? Wo fahren wir in Urlaub? Ich hab's schon wieder vergessen. Okay, aber ich fahr gerne allein. Auch alle die anderen. So. Eins. Ole! Lesbisch, hetero. Passend zum Thema. Und der geht so. Dankeschön!